Thank you.

Tabletten. Statt der großen Stelle, da Feuerstoff bis in den. Ein Tschum, Tschum, Tschum, du lebst den Tschum, aber rippt und mit Tschum, der verrottet den Tschum. Ja, na, alles ist verloren, mit der Lammischotka, und so wurde es prallumor, mit der Lammischotka. Whoa!